Hurentaxi von Martin Auer. Die Mädchen reden nicht über ihre Zuhälter. Die Zuhälter sitzen bei denen in der Wohnung und kassieren. Warum sich die Letti mich ausgesucht hat, ihr zu helfen, ihren Zuhälter zu hintergehen, weiß ich nicht. Wir haben uns kaum gekannt. Ich bin vorher vielleicht zweimal mit ihr gefahren. An dem Tag habe ich sie in den 22. gebracht, in den Mühlhäufelweg, zum Werner mit den Silikonmuskeln. Ich habe mich inzwischen an der neuen Donau in die Sonne gelegt. »Hast du danach einen Job?« hat sie mich auf Englisch gefragt, als ich sie abgeholt habe. »Nein?« »Darf ich dir etwas sagen?« »Aber bitte sag es niemanden. Bitte, wirklich, sag es niemanden.« »Mach dir keine Sorgen«, habe ich gesagt. Es ist ein heißer Tag gewesen, fast alle Tage sind heiß gewesen in diesen Monaten, aber die Schweißperlen auf ihrer Stirn sind von der Aufregung gekommen. Mit ihrem üppigen Busen und dem elegant geschnittenen Gesicht hat Letti sonst einen sehr reifen Eindruck gemacht. In diesem Moment ist sie auf einmal sehr jung gewesen. Sie hat gezittert und ihre braunen Augen waren feucht. »Bitte, bitte, sag wirklich niemandem was, ja?« »Ich verspreche es dir.« Sie hat die Hände vors Gesicht geschlagen. »Weißt du, es ist so, ich habe Fisch. Weißt du, was das ist, Fisch?« »Ich weiß, ja.« »Ich habe Geld und dein Fisch weiß nichts davon.« »Ja, ich will schicken nach Rumänien zu meinem Freund mit Western Union. Kannst du mich helfen?« »Ich nicht weiß wie.« »Na sicher. Weißt du, wo ein Western Union Büro ist?« Sie hat den Kopf geschüttelt. »Macht nichts, ich rufe die Auskunft an.« Sie hat mich ängstlich angeschaut. Sie hat ja nicht gewusst, ob ich jetzt wirklich die Auskunft anrufen werde oder vielleicht die Agentur oder gar ihren Zuhälter. Die Auskunft hat mir die Adresse im 4. in der Marderstraße gegeben. Eigentlich kann man von jedem Postamt aus mit Western Union Geld verschicken, aber das habe ich nicht gewusst. »Wo ist das Büro?« »Im 4. Bezirk.« »Das ist nicht nahe von meiner Wohnung?« »Nein, das ist ganz woanders.« »Weil er ist jetzt nicht zu Hause und ich nicht weiß, wo ist.« »Wien ist groß. Er wird uns nicht sehen.« Vera hat angerufen und mir für Letty einen Job im 10. durchgegeben. »Aber das macht nichts, das liegt auf dem Weg.« »Wie ist das? Musst du ihm immer sagen, welche Jobs du hast?« »Ja. Jetzt, ich muss anrufen und sagen. Und wenn ich nach Hause komme, er kontrollieren meine Tasche.« »Und wie viel musst du ihm geben, die Hälfte?« »Ja, 50%. Aber nächste Woche 3 Monate ist dumm, ich fahre nach Hause.« »Und kommst du wieder?« Sie hat heftig den Kopf geschüttelt. »Heftig. Nein, ich komme nicht mehr.« »Und dieser Typ hat dich hergebracht?« »Ja.« »Und du hast gewusst, was du machen musst?« »Nein. Er hat gesagt, ich kann in Restaurant arbeiten, in Küche. Und dann, wie ich war hier, er hat gesagt so. Er hat gesagt, du hast jetzt bei mir Schulden, ich dich hergebracht, ich gezahlt deine Reise, du hast Schulden. Du musst das machen. Ich meine Freund angerufen, ihm gesagt, was ich muss machen. Er weiß. Er gesagt, ist gut, mach das, dann komm zurück und wir heiraten. Was macht dein Freund? Er hat ein Business. Zitrusfrüchte. Er fährt mit Lastauto auf Markt. Im Sex-News-Forum, wo die Kunden sich über die Mädchen austauschen, hat einer über Letti geschrieben. Atleti. 20 Jahre, Rumänin. Körper, glatte, geschmeidige Haut, schlanke Figur mit griffigen Proportionen, wobei im Besonderen die Brüste hervorzuheben sind. Genial, nämlich fest, groß und die für diesen Hauttyp typischen rosa Warzen. 8,5 Punkte. Gesicht, außerordentlich hübsch, 8 Punkte. Details, 1-2 gelbe Zähne, 2 schöne Hände, jedoch bezeugen ein paar gekrümmte Fingernägel ihre offenbar ärmliche Herkunft. Performance? Kein Deutsch, wenig Englisch, eher passiv. Widerspricht aber keiner Aufforderung. Küssen leidenschaftlich. Streicheln belanglos. Französisch 4 Punkte. Preis 120. 30 wäre Aufpreis für Naturfranzösisch. Finale nicht im Gesicht oder Mund, jedoch auf den Brüsten. Sie hat sich mein Taschenmesser ausgeborgt und an ihrer Handtasche unten eine Naht aufgemacht. 530 Euro in Zehnern und Zwanzigern hat sie drin gehabt und einen 100-Dollar-Schein. Ich habe sie im Auto sitzen lassen, habe mir im Kontor ein Formular geholt und bin wieder zu ihr gegangen. Wir haben das Formular ausgefüllt und ich bin mit dem Geld wieder hinübergegangen. 50 Euro hat sie mir gegeben. Ich habe das Geld dreimal abgelehnt und dann noch ein viertes Mal, weil dreimal vielleicht nur als Höflichkeitsgeste gilt, was weiß ich, aber ich habe es nehmen müssen. No, take it. It is my pleasure. In Rumänien, nicht einmal dein Vater oder dein Bruder macht etwas für dich umsonst, hat mir Corinna einmal gesagt. Nach dem Job im 10. sind wir noch zu Woolworth gegangen und haben Nadel und Faden gekauft, damit sie ihre Tasche wieder zunähen kann. Sie hat das im Auto gemacht. Sie hat nicht einmal auf einen Kaffee gehen wollen. Sag niemandem etwas, hat sie zu mir noch gesagt. Sie hat ihren Bauch gestreichelt und gelächelt. Ich bekomme ein Baby. Von deinem Freund? Ja. So ein Lächeln. Von Letti bin ich dann wieder in die Otterkringer Straße gefahren, um Goscha in den 23. zu bringen. Goscha hat geradeaus geschaut und geredet, und ich habe zwischendurch »Aha« und »Natürlich« und »Wirklich« gesagt. Großvater war ein kluger Mann. Er war reich, er war Ingenieur, hat Häuser gebaut. Er hatte viele Schränke voller Bücher. Weißt du, was das ist? Ein Schrank? Und der Estrich auch, alles voller Bücher. Als er gestorben ist, hat meine Mutter sie verheizt. Einfach verheizt, ich weiß nicht warum. Vielleicht war sie schlecht erzogen. Seine Frau ist früh gestorben. Er hat seine Töchter allein erzogen. Meine Tante ist gut erzogen. Sie hat Jus studiert und noch irgendetwas. Aber meine Mutter hat in ihrem Leben nichts Nützliches gemacht. Sie hat alles gehabt. Eine Köchin, eine Putzfrau. Meine Mutter kann nicht kochen, weil sie es nie hat machen müssen. Großvater war klug. Wenn ich etwas wissen wollte, hat es geheißen, frag Großvater. Großvater weiß. Wir haben einen Garten gehabt und Obstbäume und Felder und Wald. Großvater war kein Bauer. Er hat das verpachtet, weißt du. Leute haben auf den Feldern gearbeitet und haben ihm Geld gegeben. Ich habe heute meinem Vater einen Brief geschrieben in den Knast, weißt du, ins Gefängnis. Dabei hat sie mit den Fingern ein Gitter vor dem Gesicht gemacht. Weißt du, ich schreibe ihm, obwohl ich ihn nicht liebe. Ich habe ihm verziehen, aber ich kann nicht vergessen, was er mir angetan hat. Er hat mich schlecht behandelt. Er hat nie normal mit mir gesprochen, immer nur geschrien. Immer war das Zimmer voll mit seinen Kollegen und sie haben getrunken und Lärm gemacht. Ich habe nie vor 3, 4 Uhr geschlafen. Durch meine Familie bin ich so nervös geworden. Vorher war ich ein ruhiges Kind. Im Kinderheim war ich nicht nervös. Es war nicht so gut dort, aber ich war ruhig, ich war nicht nervös. Erst durch meine Familie bin ich so nervös geworden. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin zu einer Freundin gezogen. Aber dann habe ich kein Geld mehr gehabt, ich konnte nicht mehr in die Schule gehen. Und dann habe ich diesen Mann gehabt, weißt du, nur einen. Tatjana hat mir den gebracht, sie hat mir geholfen, damit ich weiter in die Schule gehen kann. Das war ein sehr netter Herr, ein Professor, und der hat zu mir gesagt, ich soll nicht diesen Beruf machen, das ist nichts für mich, ich werde zugrunde gehen. Und jetzt? Aber ich habe nichts gehabt, ich habe keine Wahl gehabt, kein Geld, keinen Beruf. Meine Schwester Vera, die hilft mir nicht. Sie hat einen Mann, sie hat Geld, aber sie hilft mir nicht. Ich möchte studieren. Ich möchte die Matura machen und dann eine Ausbildung als Kosmetikerin machen. Und dann einen eigenen Kosmetik- oder Friseurladen. Ich möchte auf ein Haus sparen. Ein eigenes Häuschen, weißt du, nicht eine Wohnung in einem Block. In einem Block, da ist man wie in einem Gefängnis. Nicht zu laut darf man sein und das darf man nicht machen und das darf man nicht machen. Ein Häuschen ist ein Häuschen. Da kann ich machen, was ich will. Und ein Gärtchen dabei und ein paar Obstbäume. Und da kann ich in Ruhe am Abend sitzen. Ich möchte eine Familie haben, eine ganz normale Familie. Ich möchte in meinem Zimmer sein und rund um mich die Geräusche von meiner Familie hören, aber ganz normal, still. Aber ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Vielleicht kann ich das gar nicht. Ich kann keinen Freund haben, solange ich diese Arbeit mache. Wenn ich einen Mann liebe und ich denke mir, dass ich ihn anstecken könnte. Mein Leben ist mein Leben, das kann ich riskieren. Aber ich kann nicht das Leben eines Mannes, den ich liebe, riskieren. Keines der Mädchen hat eine solche Angst vor Ansteckung gehabt wie Goscha. Als sie herausgekommen ist, hat sie wie in Trance gelächelt und gesagt, »Ich habe ein Kondom über den Finger tun müssen und ihm den Finger hineinstecken, weißt du, in den Hintern. Aber das macht mir nichts. Dabei bleibe ich sauber.« Am Nachmittag ist es noch heißer geworden. Es ist nichts los gewesen und ich bin nach Hause gefahren zum Duschen. Um 16:30 habe ich die Judy in den 14. bringen sollen, aber nicht von zu Hause. Das wäre leicht gewesen, weil sie nur ein paar Gassen von mir gewohnt hat, sondern von der Copacabana. »Das wird länger dauern um die Zeit«, habe ich zu Vera gesagt. »Na sicher wird es länger dauern«, hat sich die Vera beklagt. »Die Judy und die Sally sind ja nie zu Hause.« »Judy und Sally sind Schwestern.« »Judy ist groß, dunkelhaarig und füllig, ein Rasseweib, wie man sagt.« Sally ist klein und blond, und wenn sie nicht einen Hintern wie ein Ballon hätte, wäre sie zierlich. Die beiden verbringen den Tag lieber in den Bars an der Neuen Donau bei ihren nigerianischen Freunden, statt zu Hause auf den nächsten Job zu warten. Das ist verständlich, aber um 16:30 nachmittags bei 30 Grad im Schatten im Schritttempo über die Tangente zu fahren, ist kein Spaß. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich die Rampe von der Donauuferautobahn hinuntergefahren bin und die Judy beim Rollschuhverleih aufgesammelt habe. In der Stunde hat sie dreimal angerufen, wo ich denn bleibe. Bei der Ausfahrt habe ich die richtige Rampe verpasst und bin wieder zurück auf die Tangente gekommen. Es ist aber egal gewesen. Über die Gürtelbrücke wäre ich genauso im Stau gestanden. Vera hat angerufen. »Wie lang brauchst du noch?« »Wenn ich Glück habe, eine halbe Stunde, aber wahrscheinlich habe ich kein Glück.« Nach ein paar Minuten hat sie sich wieder gemeldet. »Pass auf, bring die Judy ins Studio. Beim Kunden zu Hause geht's nicht mehr, weil seine Frau kommt.« Also ist es doch gut gewesen, dass ich auf die Tangente gefahren bin. Das Studio ist im 10. in der Davidgasse. Judy hat die ganze Zeit mit ihrer Schwester telefoniert und auf Polnisch geflucht, Gówno und Kurwa und Pierdolitsch. Als wir beim Studio angekommen sind, hat die Vera gesagt, der Gast braucht noch eine halbe Stunde, er kommt öffentlich. Na, der ist wenigstens gescheit. Obwohl, so gescheit ist er auch nicht, wenn er sich ein Mädchen bestellt, knapp bevor die Frau heimkommt. Weißt du was? Der hat am Telefon sein Geld abgezählt. 70, 80, 90, 95, 97, 98, 99, 100. Dann hat er gefragt, ob's um 97 auch geht, weil 3 Euro braucht er für die U-Bahn. Na, hab ich gesagt, ja, ist okay. Du, ich hab den anderen den Hörer hingehalten und alle sind so da gesessen mit der Hand vor dem Mund. Der Arme. Die Judy hat eine Runde über die Favoritenstraße und den Adlermarkt gemacht. Da war noch vor kurzem so ein Flohmarkt, hat sie gemeint, wo denn der ist. Ich habe gesagt, die machen das nur alle paar Monate, um ihren alten Ramsch loszuwerden. Aber im 14. in der Märzstraße ist heute einer, gleich bei dem Solarium, wo sie und die Sally immer hingehen. Ja, da hat sie diesen Ring gekauft um 25 Euro, Silber. Silber? Sicher? Na, nicht viel Silber, aber echt. Na gut, habe ich gesagt. Ich habe ihr im Rosso Enero noch einen Red Bull gezahlt und dann sind wir ins Studio. Unten ist es angenehm kühl gewesen. Das Studio ist ein kleines Kellerlokal mit einer Rustikal-Resopal-Bar und 2 muffigen Zimmern. Das Mädchen, das regelmäßig dort arbeitet, heißt Greta und ist vielleicht noch nicht ganz 60, aber auf jeden Fall schon im Pensionsalter. Dunkelbraun gefärbte lange Haare, ein faltiges Kinn, eine beeindruckende Oberweite, solange sie vom Mieder gehalten wird, und immer noch schlanke Beine. »Einen Eiskaffee kann ich dir geben, sonst habe ich nix«, hat sie zu mir gesagt, und eine Art Minischlafrock über ihr schwarzes Mieder angezogen. Entschuldige, dass ich da so halbnackt herumrenne, aber bei der Hitze. Sie hat mir aus dem Kühlschrank einen Eiskaffee gebracht und sich zu mir auf die Couch gesetzt. »Wie geht's der Gabi?« »Welcher Gabi?« »So, der Jolanta. Na, für mich ist sie immer noch die Gabi. In dem Studio da hat sich die Jolanta ein Vermögen erbumst als Gabi. Aber dann, naja, sind die Kinder größer worden und sie hat sich gedacht, sie hört auf, weil die Kinder das ja irgendwann einmal mitkriegen, nicht? Aber etwas will ich machen, hat sie gesagt. Also hat sie mit dieser Begleitagentur angefangen.« Mit drei Mädchen unter Zittern und Zagen, mit der Tatjana, der Natascha und der Kitty. Der Computer ist hier im Kellerstübel gestanden, aber Büro und Puff, das geht nicht zugleich. Am Anfang hat sie nur gejammert, ich putte nur rein, zahle Inserate, aber es kommt nichts. Und dann auf einmal, wie ein Komet. Jetzt ist sie bald die Größte. Früher war ja der Dietmar der Größte von Wiener Girls, das ist sein Popsänger, Ronny Doyle nennt er sich. Aber der nimmt immer nur Geld aus der Kasse, dass er damit seine Musikproduktion finanziert. Jetzt kracht er angeblich. Und die Kitty, ist die immer noch da? Die ist ja ein Wahnsinn. Schaut aus wie ein Engel, aber in Wirklichkeit muss sie ein Teufel sein. Ja, die Kitty ist immer noch da. Ich habe sie noch nie gesehen. Die Kitty lässt sich immer nur von ihrem Mann chauffieren, wenn sie Hausbesuch macht. Aber meistens bleibt sie im Hotel. Sie kommt jeden Monat auf eine Woche nach Wien und dann fickt sie 16 Stunden am Tag ohne Unterbrechung. Sie wohnt in der Spinne, weil das für sie am praktischsten ist. Manche Kunden melden sich wochenlang vorher an. Eine Stunde bei ihr kostet 300 Euro. Dafür macht sie alles mit und geht von Anfang an voll ran, wie die Vera sich ausgedrückt hat. Naturfranzösisch mit Vollendung im Mund und Schlucken, normaler Verkehr ohne Schutz, Griechisch ohne Schutz, Algier-Französisch, was nichts anderes heißt als dem Kunden das Arschloch lecken und so weiter. Und die hat auch Doktoren als Kundschaft, Ärzte, Zahnärzte, Leute, die es wissen müssen, und die wollen es unbedingt ohne machen, Griechisch alles. Greta war früher Personalchefin in einem großen Betrieb, das weiß ich von Vera. Ich kann dir eins sagen, es ist ganz egal, ob man jung ist oder alt, schön oder nicht, ich bin ja eine Späteinsteigerin. Ich habe ganz normal im Büro gearbeitet, aber ich bereue keine Minute. Wie ich mir den Deckel geholt habe, da musste alles Mögliche, auch zur Sozialberatung. Die hat zu mir gesagt, bitte, die Jungen machen schon kein Geschäft. Die hat mich unbedingt abhalten wollen. Aber ich habe genug Kunden. Nur die Jungen. Also da bin ich mir am Anfang komisch vorkommen. Ich habe ja immer gleich alte oder ältere Partner gehabt und dann so einen jungen Buben, das ist mir nicht richtig vorkommen. Aber jetzt geht's schon. So ein junger Bursch hat in dem Moment angeläutet, ob er Französisch und Griechisch ohne haben kann. Französisch schon, aber Griechisch nur mit Schutz, hat ihm die Greta gesagt. Na gut, dann geht er wieder. Die Greta hat sich wieder zu mir gesetzt und mir von ihrem berühmtesten Kunden erzählt, einem Schlagersänger, den man heute nur mehr kennt, weil er die Kennmelodie einer Kinderserie gesungen hat. Steht einfach da vor der Tür. Ganz lieb, ganz bescheiden. Aber wie ich aufmache, sage ich, na, das gibt's nicht. Aber der Gabi, ihr Berühmtester, soll ich dir sagen, da wird sie einmal geholt zu einer Luxusvilla. Bodyguards, wird nach Waffen abgesucht und die fragen sie sogar nach der Kontrollkarte, sagt sie. Die habe ich schon, aber die zeige ich nicht her, warum? Aber dann hat sie es doch hergezeigt. Es war ein österreichischer Parteichef, dem sie da plötzlich gegenübergestanden ist. Aber der war gut, hat sie gesagt. Die ist ja auch keine Kostverächterin. Ob's denn noch Spaß macht, habe ich sie gefragt. Na, es wird schon Routine, so wie alles, was man oft macht, Zähne putzen oder essen. Da ist es dann mehr, dass einer nett ist, sauber, dann freut man sich. Der junge Mann ist wiedergekommen, hat seine zwei Plastiktaschen mit Getränkedosen abgestellt und ist mit Greta aufs Zimmer gegangen. Jetzt war er doch mit Naturfranzösisch zufrieden. Nach einer Viertelstunde ist die Greta wieder herausgekommen mit 70 Euro in der Hand. Eine leichte Übung, hat sie zufrieden gesagt. Dann ist auch die Judy fertig geworden und ich habe sie nach Hause gebracht. 40 Euro, hat sie geschimpft. 3 Stunden habe ich verplempert wegen einem Halbstundenjob um 40 Euro und hat mir 57 Euro gegeben. Auf meinen Tageszettel habe ich unter Betrag für die Agentur 37 Euro eingetragen.